Er wusste noch nicht, warum ein Aufschub unmöglich war, aber er fühlte es und dieses qualvolle Bewusstsein der eigenen Ohnmacht gegenüber der Notwendigkeit erdrückte ihn fast. Um nicht länger zu überlegen und sich nicht mehr zu quälen, öffnete er schnell die Tür und sah Sonja schon von der Schwelle aus. Sie saß am Tisch, die Arme aufgestützt und hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt. Als sie Raskolnikow erblickte, stand sie schnell auf und ging ihm entgegen, als hätte sie nur auf ihn gewartet. »Was wäre ohne sie aus mir geworden?« sagte sie hastig, als sie in der Mitte des Zimmers mit ihm zusammentraf. Offenbar wollte sie ihm dies so schnell wie möglich sagen. Eben deshalb hatte sie auf ihn gewartet. Raskolnikow ging zum Tisch und setzte sich auf den Stuhl, von dem sie soeben aufgestanden war. Sie blieb zwei Schritte vor ihm stehen, genau wie gestern. »Nicht wahr, Sonja?« sagte er und fühlte plötzlich, dass seine Stimme zitterte. Die ganze Sache stützte sich doch auf ihre gesellschaftliche Stellung und die dazugehörenden Gewohnheiten. Haben Sie das vorhin verstanden? Ihr Gesicht verriet den Schmerz, den sie hierbei empfand. »Sie dürfen nicht wieder so mit mir sprechen wie gestern. Bitte fangen Sie nicht wieder an. Die Qual ist groß genug.« Sie lächelte schnell, aus Angst, er könnte ihr den Vorwurf übel nehmen. »Es war dumm von mir, von dort wegzulaufen. Was mag jetzt dort geschehen? Ich wollte soeben wieder hingehen, aber ich dachte die ganze Zeit, dass vielleicht Sie herkommen werden.« Er erzählte ihr, dass Amalia Iwanowna die Familie aus der Wohnung gejagt habe und dass Katharina Iwanowna irgendwohin fortgelaufen sei, um Gerechtigkeit zu suchen. »Ach, mein Gott!« Sonja erschrak heftig. »Gehen wir schnell hin!« Und sie griff nach ihrer Mantille. »Ewig ein und dasselbe«, rief Raskolnikow gereizt. »Sie denken immer nur an Ihre Familie. Bleiben Sie doch bei mir.« »Aber Katharina Iwanowna?« »Katharina Iwanowna wird Ihnen schon nicht davonlaufen. Sie wird wohl von selbst zu Ihnen kommen, wenn sie schon einmal das Haus verlassen hat«, fügte er unwirsch hinzu. »Wenn Sie dann nicht zu Hause sind, werden Sie auch noch schuld sein.« Sonja setzte sich in qualvoller Unentschlossenheit auf einen Stuhl. Raskolnikow schwieg, blickte zu Boden und überlegte.